Da interessierte mich kein Herr. Ich wusste nicht mal, was ich begehe. Ich lerne. So viele Jungs, zu wenig Zeit. Krieg nicht genug. Seid ihr bereit? Ja! Warum denkt jeder, ich bin leicht zu haben? Ich lache gern und weine viel. Es kotzt mich an und spiel ihr Spiel. Drum schafft die Männer ran, denn ich hab Spaß daran. Vorbeigehen sieht man nicht wie fein. Ein trautes Heim kann sein, drum lasst sie rein. Sie brechen dich, send dich ins Bett, berauschen sich und doch sind wie durch sie komplett. Drum sag ich gleich: Andere Sorten Rosen sind zwar farbenreich, doch Duft und Rauch, der Stich bleibt gleich. Zuckerstangen nehme ich mit.